sich hier seid Männer, schreibt besoffen unseren Gruß. Benehmt euch wie die Penner, das Hirn so weich wie Mus. Glaubt ihr, ihr habt die Ehre? Ja, was glaubt ihr denn zu wissen? Doch wo ihr es dienen wollt, habt ihr schon in Geschissen. Ihr seid der letzte Abfall, Parasiten unserer Zeit. Wenn ihr die Welt verändern wollt, herrscht Chaos weit und breit. Ihr seid der letzte Abfall, Parasiten unserer Zeit. Wenn ihr die Welt verändern wollt, herrscht Chaos weit und breit. Wenn ihr die Welt